أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد erstmal freut es mich, viele neue Gesichter heute zu sehen, die ich nicht kenne. Aber Alhamdulillah, das ist sehr schön. Und ich hoffe, das wird nicht nur im Winter so bleiben. Ich hoffe, ihr kommt regelmäßig, wenn es euch gefällt oder wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wir machen weiter mit unserem Unterricht. Was ich zusammentrage, ist nur von Gelehrten für diejenigen, die halt nicht da waren, oder von großen Tulab, die alle bekannt sind. Und erst einmal, dann, weil wir gesagt haben, wir werden bi'idhnillah immer das kurz ansprechen, was wir letztes Mal besprochen haben. Und ja, was haben wir das letzte Mal im Fiqh gemacht, Furkan, dein Auftritt? Du hast das letzte Mal, wolltest du das sagen, aber das war für davor das Mal. Was haben wir im Fiqh gemacht? Nein, nicht Themen. Ja, aber was haben wir gesagt? Warst du dabei? Vor zwei Wochen. Ja, du warst dabei. Ja, bitteschön. Ja. Wasser, dass Wasser rein ist. Ja. Wasser ist eigentlich grundsätzlich rein. Ja. Aber es kann unrein gemacht werden. Ja. Durch einen unreinen Stoff. Ja, Beispiel, und wie erkennt man das, ob es unrein ist? Durch die Farbe, durch den Geruch oder durch den Geschmack. Okay. Wenn eins dieser Komponenten gestört ist, dann ist es unrein. Okay. Und wie viele Arten von Wasser gibt es? Furkan, weißt du das? Ja. Nicht nachsagen, war falsch. Zwei. Zwei. Wie viele? Zwei. Ja, welche? Zwei. Rein und unrein. Genau. Also Tahur und Najis, das haben wir gelernt. Okay? Das ist eigentlich das, was wir letztes Mal komplett gelernt haben. Tahir haben wir gesagt, was Tahir ist. Tahir ist rein, aber nicht reinigend. Aber das zählt nicht zu Wasser. Und da waren ja ein paar Fragen, und das habe ich nachgelesen in Al-Ifta, also in den Fatawa von den Muftis, ne? Was in Saudi-Arabien, da gibt es ein Fatwa-Komitee, dort habe ich das nachgelesen. Was passiert, wenn man zum Beispiel Zucker oder Salz oder Essen wie Tomatensaft oder Orangensaft oder Öl, was passiert, wenn man das, weil das ist ja nicht Najis, das ist nicht unrein, ne? Das ist nicht unrein. Was passiert, wenn man das mit Wasser mischt? Zum Beispiel, man hat 1 Liter Wasser und 1 Liter O-Saft und man mischt die beiden Substanzen. Wir können nicht sagen, das ist unrein, weil wir haben gesagt, Wasser wird nur unrein durch eine unreine Substanz, durch etwas, was Najis ist. Und wir haben aber gleichzeitig gesagt, es gibt nur rein und unrein. Was ist das jetzt? Die Gelehrten haben gesagt, das ist kein Wasser mehr, das wird nicht mehr als Wasser gezählt. Zum Beispiel, wenn man das mit Zucker mischt, ist es Zuckerwasser. Oder wenn man das mit O-Saft mischt, dann ist es halt O-Saft, ne? Ganz verdünnter O-Saft. Und das ist nicht für Wudu geeignet, weil es hat eine von seinen drei Eigenschaften geändert, aber es ist auch nicht mehr Wasser. Ja, damit ihr das dann wisst. Also dieser Stoff ist Tahir, rein, aber nicht reinigend und auch nicht für Wudu gedacht. Nun kommen wir zu einigen Beispielen, bezogen auf das letzte Thema, ganz kurz noch, ob Wasser jetzt rein oder unrein ist. Eigentlich sind das komplette Vorträge, diese kurzen Themen, was ich jetzt anspreche, das sind eigentlich komplette Vorträge, aber ich habe das zusammengefasst, damit wir auch inshallah vorankommen und damit es auch für euch vielleicht nicht zu trocken wird. Wer die Beweise braucht, ich kann ihm die Beweise liefern, bi'idhnillah, aber ich werde die Beweise jetzt hier nicht komplett aufführen, was ich jetzt anspreche. Ein Beispiel ist, was ist, wenn wir stehendes Wasser haben und fließendes Wasser? Ja? Wenn wir stehendes und fließendes Wasser haben und einer hat zum Beispiel in stehendes Wasser, Wasser, was steht, zum Beispiel man hat ein Fass oder eine Badewanne oder einen Eimer Wasser, 5 Liter Eimer Wasser voll und einer uriniert dort hinein. Kann man es benutzen oder nicht? Was denkt ihr? Wir haben das eigentlich, genau. Ganz genau, das ist das Prinzip, was wir letztes Mal gelernt haben. Das Prinzip war, es ist erst Najis, das Wasser, wenn es durch eine Najis-Sache eine von den drei Eigenschaften verändert. Egal ob Geruch, Geschmack oder Farbe. Wenn sich eine davon verändert, dann ist das Wasser Najis. Aber einige nehmen als Beweis von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagen, also dass er gesagt hat in dem Hadith, keiner von euch soll ein Bad in stehendem Wasser nehmen, nachdem er dort uriniert hat. Aber was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort meinte, ist, oder was die Gelehrten halt sagen, die Leute das Wissen sagen, stehendes Wasser wird schneller unrein als fließendes Wasser. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es unrein geworden ist, das Wasser. Deswegen soll man nicht damit Ghusl oder Wudu machen. Das ist der Sinn dahinter. Und der Ijma ist, was wir gesagt haben, Najis erst, wenn eine von den drei Eigenschaften sich verändert. Genauso mit benutztem oder unbenutztem Wasser. Dort gibt es auch ein Ikhtilaf unter den Gelehrten. Aber wir nehmen das gleiche Prinzip, was wir jetzt angewandt haben, und sagen, erst wenn, also die Frage ist, darf man mit benutztem Wasser Wudu machen? Oder Ghusl? Und die Antwort ist, wenn eine von den drei Eigenschaften sich ändert, dann nicht. Ansonsten kann man das ohne Probleme machen. Aber die Leute des Wissens, ja, also Ahlul Ilm, die haben ein Ikhtilaf, eine Meinungsverschiedenheit hier drin. Manche sagen, benutztes Wasser ist Najis. Und andere sagen, erst wenn eine von den drei Eigenschaften sich ändert, dann ist das Wasser Najis. Also unrein. Benutzt heißt, die haben das für Wudu benutzt? Ja, für Wudu benutzt. Also benutztes Wasser. Aber und es dann. Es ist nicht mehr Najis, sondern Teil. Nein, nein, es ist Tahur. Du kannst ja damit Wudu machen. Genau. Außer, weil wir haben gesagt, Wasser ist Tahur oder Najis. Nicht Teil. Außer wenn eine von den drei Eigenschaften sich ändert, dann kann man es nicht benutzen. Und richtig ist diese Meinung. Ja, wenn eine von den drei Eigenschaften sich ändert. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Wudu gemacht. Er hat Wudu gemacht. Und mit dem Wasser, was abgeflossen ist von ihm, haben die Gefährten darum gekämpft. Also nicht jetzt richtig, sondern sich gerangelt, gekämpft darum. Sie haben davon Segen, von diesem Wasser Segen bei Allah, Segen von Allah gesucht. Aber die Argumente, die dagegen sind, es gibt eine Gruppe, die sagt, das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist das Wasser trotzdem, bleibt das Tahur. Aber wir sagen, die korrekte Antwort ist, wir sagen, dann gib uns den Dalil dafür, dass das Wasser trotzdem Tahur ist. Weil, wenn es Najis wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf jeden Fall die Sahaba darauf hingewiesen, dass sie das nicht machen dürfen. Wenigstens hätte er sie darauf hingewiesen, dass sie das nicht von einem anderen machen dürfen. Ja? Und ein weiterer Beweis ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu dem, der mit dem bösen Blick betroffen ist, ja, der von dem bösen Blick getroffen wurde, dass man, wenn man ihn fragt, also derjenige, der den bösen Blick geworfen hat, wenn man weiß, wer das ist, wenn man ihn darum bittet, dass er sich waschen soll, Wudu nehmen soll, um dann die Person, die damit betroffen wurde, zu heilen, dass er das machen soll. Also ich werfe zum Beispiel den bösen Blick auf jemanden und es ist bekannt, dass ich das war. Und einer kommt zu mir und sagt, mach Wudu, damit wir die Person, die du mit dem bösen Blick betroffen hast, davon heilen. Bi'idhnillah natürlich, mit Allahs Erlaubnis. Dann soll ich das machen. Und der Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah hat keine Heilung für meine Umma gemacht aus den Dingen, die Najis oder die Haram sind. Deswegen, wenn das benutzte Wasser Najis wäre, ja, dann könnte man die Person nicht damit heilen oder dürfte man nicht damit heilen. Deswegen ist es korrekt zu sagen, benutztes Wasser ist erst Najis, wenn eine von den drei Eigenschaften sich ändert. Und der Beweis ist auch, wie es in Muslim ist und in Ahmed und in At-Tirmidhi, dass es überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhu ist, dass man entweder ein Bad nehmen soll, also der, der den bösen Blick geworfen hat, soll entweder ein Bad nehmen, oder bei Abu Dawud von Aisha radiallahu anha überliefert, Wudu nehmen soll und dann die Person damit heilen. Oder auch bei Ahmed, Malik, An-Nasai und Ibn Hibban steht überliefert von Sahel ibn Hunayf über den Vorfall, wo ein Sahabi von einem anderen Sahabi mit dem bösen Blick befallen wurde. Ja? Er hat zu ihm gesagt, sinngemäß, ich kürze das jetzt alles, er hat zu ihm gesagt, also die waren zu zweit und da hinten war der andere Sahabi und er hat zu ihm gesagt, guck mal, was für eine schöne Haut er hat. Ja, da war ein Sahabi, der war gut gebaut und hatte eine schöne Haut und die haben, er hat über ihn gesagt, guck, was für eine schöne Haut, er hat sogar schöner als von einer Jungfrau. Und als er das gesagt hat, ist der andere Sahabi sofort umgekippt. Direkt umgekippt. Und dann haben sie das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt und er war sauer auf denjenigen, der das gemacht hat. Ja, der den bösen Blick hat. Er hat gesagt, wenn euch etwas bewundert, dann sollt ihr bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür Mashallah sagen. Ja? Und dann haben sie, und so soll man auch den vom bösen Blick Betroffenen heilen, wenn man den kennt, der den bösen Blick geworfen hat. Man soll den, der den bösen Blick geworfen hat, nehmen und ihm sagen, dass man soll eine Vase oder Gefäß nehmen, dann soll er seine Hand reintun und seinen Mund ausspülen und da reinspucken. In das Gefäß. Ja, das ist sahih überliefert, von denen, die ich gesagt habe. Ahmed, Malik, An-Nasai und Ibn Hibban. Er soll seinen Mund darin ausspülen, dann sein Gesicht, alles in dieses Gefäß. Wo soll er dann Wasser nehmen? Sein Gesicht. Dann seine linke Hand und dann sein rechtes Knie. Soll man da rein das Wasser machen, ja? Also mit einem anderen Wasser. Hier ist das Gefäß, linke Hand, rechtes Knie, alles in das Gefäß. Dann rechte Hand, linkes Knie. Und dann sogar soll er vom Isar sein Geschlechtsorgan waschen und alles da rein. Und dann soll man dieses Wasser nehmen und bei dem, der mit dem bösen Blick betroffen ist, von hinten über seinen Kopf und über seinen Rücken auf einmal schütten. Und mit Allahs Erlaubnis wird er geheilt. Und so haben die das bei dem Sahabi gemacht. Und er ist sofort aufgestanden und hat mit ihnen weitergemacht, als ob nichts wäre, haben die Sahabis gesagt. Das ist sahih. Und deswegen, wenn es Najis, wenn das Wasser, was benutzt ist, Najis wäre, dann hätte der Prophet ﷺ nicht gesagt, macht so und so und so, oder Wudu oder Ghusl, und dann soll der mit dem bösen Blick Betroffene damit geheilt werden. Weil er gesagt hat, wahrlich, Allah hat keine Heilung für meine Umma gemacht, aus den Dingen, die Najis oder die Haram sind. Deswegen ist das auf jeden Fall erlaubt. Und Allah weiß es am besten. Jetzt kommen wir zu dem neuen Thema. Um Wudu richtig zu vollziehen, muss man erst einmal wissen, was ist alles rein. Ja? Und wofür brauche ich kein Wudu nehmen? Und was ist Najis? Und davon muss ich mich halt schützen und mich reinigen. Najis bedeutet, und danach werden wir dann inshallah sehen, wie der Wudu richtig vollzogen wird, aber nicht im heutigen Unterricht. Najis bedeutet unrein und verunreinigt andere Dinge. Also dieser Stoff selber ist unrein und er macht auch andere Dinge unrein. Ja? Als unrein werden folgende Dinge gemeint oder folgende Dinge werden als unrein gesehen. Jetzt aufpassen, inshallah. Wenn ihr das gelernt habt, dann wisst ihr, was ist unrein. Weil das sind nicht viele Dinge und nur diese Dinge werden als unrein gesehen. Das ist nicht viel. Als unrein im islamischen Sinn, zum Beispiel Sand oder Dreck, viele denken, das ist unrein, das ist nicht unrein. Oder Farbe, wenn ich zum Beispiel irgendwo arbeite oder auf einer Baustelle Staub und ich kann jetzt nicht diesen Staub, natürlich ist es besser, ja, Öl, ich kann jetzt diesen Staub nicht wegmachen, ich muss das auch nicht wegmachen, wenn ich jetzt keine Zeit habe. Natürlich ist es besser, das wegzumachen, dass ich vernünftig, richtig sauber bin, aber auch wenn ich auf einer Bohrinsel arbeite und voll mit diesem richtigen Öl bin, also nicht jetzt Sonnenblumenöl, sondern dieser Öl vom Kfz zum Beispiel, wenn die arbeiten, das geht ganz schwer ab. Das sind alles nicht unreine Stoffe. Das ist alles Tahir. Also das ist alles rein, aber reinigt nicht. Ja? Najis sind diese Dinge. Exkremente, das bedeutet Kot, ja? Und Urin von Mann und Frau. Ja? Kot und Urin von Mann und Frau. Außer von einem männlichen Säugling, welches nur mit Milch gefüttert wurde und noch keine feste Nahrung zu sich genommen hat. Wir werden auf diese Punkte inshallah eingehen. Mädi ist Najis, Lusttropfen, ja? Jeder von den Erwachsenen weiß, was Lusttropfen ist, die anderen werden es noch lernen, von selbst. Und Wadi, das ist nach dem Urinieren, ja? Das sieht ähnlich wie Sperma aus, das kommt aber nach dem Urinieren und sieht ähnlich aus, aber in seiner Trübheit ist es ein bisschen anders. Und es kommt ohne Gelüste. Ohne Lust kommt das. Ja, das kommt einfach nach dem Urinieren. Das ist auch Najis. Diese beiden Sachen sind Najis. Sieht ähnlich wie Sperma aus, ist aber nicht Sperma. Diese beiden Sachen sind Najis. Sperma an sich, nur um das zu erwähnen, ist nicht Najis. Ist nicht Najis. Dort gibt es Ikhtilaf, aber Allah weiß am besten die korrekte Meinung, was ich gelesen habe im Fatwa-Komitee, ist nicht Najis. Mädi, ja, ist das, was Mädi ist nicht Najis, ja. Nein, Mädi ist Najis. Das ist das, was nach dem Urin kommt. Nein, das ist Lusttropfen. Ja. So. Wadi ist Najis. Ja, und Mäni, das ist Sperma, das ist nicht Najis. Also, Exkremente, Urin, Lusttropfen und dieser Stoff nach dem Urinieren. Diese vier Sachen sind Najis. Hundespeichel ist Najis. Hundespeichel ist Najis. Kot und Dünger ist ja eigentlich das gleiche. Mist also. Ist Najis. Menstruationsblut ist Najis. Und das Fleisch vom Schwein ist Najis. Jetzt werden wir auf die Punkte zu sprechen kommen. Beten in Allah. Ja. Andere Sachen als die von oben erwähnten Dinge, dort gibt es Ikhtilaf. Ja? Alles, was ich hier oben erwähnt habe, da ist Ijma. Alles andere ist Ikhtilaf. Aber das Prinzip, was wir heute auch wieder lernen, ein Prinzip, und das ist wichtig, wenn ihr Prinzipien lernt, das ist immer das Beste. Weil wenn ihr Prinzipien lernt, dann könnt ihr selber sofort Regeln anwenden, abwägen. Ihr könnt abwägen, ist das Wasser jetzt rein, ist es unrein. Ihr wisst, ja, ihr könnt es ableiten, ihr wisst, Wasser ist rein, solange eine von den drei Stoffen sich ändern. Wenn ich es mit O-Saft mische, ist kein Wasser mehr. Zum Beispiel, diese Sachen habt ihr gelernt. Das Prinzip heute ist, alles ist rein, alle Dinge sind rein, bis sie durch etwas Najis gemacht werden, wo kein Widerspruch oder Zweifel besteht, dass es Najis ist. Alle Dinge sind rein, bis sie durch etwas unrein gemacht werden, wo kein Widerspruch besteht, wo kein Zweifel besteht, dass dieses, wodurch es unrein gemacht wurde, auch selbst unrein ist. Nein, ich meine, es besteht kein Zweifel darüber, dass dieser Stoff unrein ist. Okay. Ja? Jetzt die Definition von Najis. In der arabischen Sprache wird es als das betrachtet, was die Menschen mit gesundem Verstand so sehen, also als Najis, als unrein sehen, und was sie von sich oder ihrer Kleidung abwaschen. Das ist Najis in der arabischen Sprache. Was die Menschen mit gesundem Verstand als unrein sehen und was man von seiner Kleidung und von sich selbst wegmachen will. Von Fitra her, von Natur aus, ja, man will das wegmachen. Sandöl, das ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt, zum Beispiel, wenn ich Kfz da mache, unbedingt, aber wenn ich Urin, ich will das sofort wegmachen. Das ist gesunder Menschenverstand. Ja, wie zum Beispiel halt Urin. Das erste, was wir gesagt haben, Exkremente und Urin vom Menschen, ohne Ausnahme. Aber wir wissen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen ist die Ausnahme, ja, Urin vom männlichen Säugling, der keine feste Nahrung zu sich genommen hat. Diese Sache wird nicht wie das Urin von Erwachsenen betrachtet. Aber wir kommen dazu. Das wird nicht als Najis gesehen und es reicht aus, wenn man mit Wasser drüber spritzt. So, ja? Man nimmt eine Handvoll Wasser und spritzt einfach so drüber. Aber wir werden noch zu einigen Sachen kommen. Allgemein, Kot, aber allgemein gesagt, Kot und Urin ist Najis. Und die Beweise sind zahlreich dafür. Und die Ahlul Ilm haben gesagt, wie man es wegmacht, ist klar, mit Wasser. Es ist auch erlaubt, mit Papier wegzumachen oder mit anderen Stoffen wie Steine oder Blätter oder solchen Sachen, falls ihr mal sowas nicht findet. Aber das Beste ist Wasser. Und wir in Deutschland hier, im Regelfall, wir haben immer Wasser. Wir haben immer Wasser dafür da und das ist das Beste. Und Allah weiß es am besten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte jetzt aber, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr auf etwas getreten seid, was schädlich ist, und damit meint er Najis oder Dorn oder solche Sachen, ja, wenn ihr mit euren Sandalen darauf getreten seid, dann reinigt es mit Erde. Und wir wissen das auch am leichtesten, weil wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, wenn man zum Beispiel auf Kot oder so von unten drauf tritt, man guckt, man sieht und man macht einfach mit Gras, mit dieser Wiese, wenn man so rüber geht, das ist weg. Das geht sofort weg. Wenn man da ein paar Mal richtig reibt, wie beim Teppich, wie beim hier Schuhabtreter, ne? Wenn man dann so reibt, das geht dann ohne Probleme weg. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, und das behaltet auch im Kopf, inshallah, bevor man in die Masjid kommt, soll man auch gucken, ob man etwas am Schuh, an der Sohle hat. Wenn das so ist, soll man vorher das reinigen, mit Erde einfach. Man muss jetzt nicht den Schuh ausziehen und mit Wasser, er hat gesagt, mit Erde. Soll einfach das machen und dann kann man ohne Probleme in die Masjid gehen. Und in der Masjid vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von damals haben sie mit Schuhen sind sie reingegangen und haben so gebetet. Das heißt, das ist kein Problem danach. Und ich persönlich, das ist jetzt nicht von dem Vortrag, was ich herausgenommen habe, aber ich persönlich empfehle auch, wenn man, weil ich habe das auch von anderen Fatawa gelesen, wenn man zum Beispiel jetzt Najis-Stoff berührt, was aber getrocknet ist, ja? Und ich berühre das auch mit meiner Hand. Das bedeutet nicht, dass das übertragen ist. Und auch wenn ich Wudu habe, mein Wudu ist gültig. Ohne Problem. Aber wenn ihr zum Beispiel in der Tankstelle seid und ihr geht dort aufs WC, dort werdet ihr sehen, es ist immer nass unten auf dem Boden oft. Ja? Und dieser Urin wird sich dann übertragen auf eurem Fuß, also auf der Sohle. Deswegen empfehle ich, wenn ihr von der Tankstelle rausgeht, irgendwo an der Wiese kurz die Schuhe so abzureiben. Also mit den Füßen einfach. Ihr müsst die nicht ausziehen, einfach so mit den Füßen abreiben. Weil das wird sich auf jeden Fall übertragen. Es ist ja nicht so, dass das fest ist, dass es getrocknet ist. Das ist Erfahrung, was wir hier sehen. Wer in der Tankstelle war, weiß, das ist immer nass von den Putzfrauen und so weiter. Und das sollte man dann machen. Ist nur eine Empfehlung. Weil ich habe durch die ganzen Sachen, was ich da gelesen habe, ist besser, wenn man das macht. Allah weiß es am besten. Und wie gesagt, wenn es trocken ist, Najis, wenn trocken ist, überträgt es sich nicht. Und auch wenn ich mit meinem Pullover oder so rankomme, ist kein Problem. Das ist von dem Fatwa, was ich, von dem Fatwa-Komitee, was ich gelesen habe. Und der Wudu ist auch noch gültig. Wie sieht es jetzt aus? Mit Kot oder Urin als von anderen, als von Menschen, also Tieren? Wie sieht es aus mit Kot und Urin von Tieren? Ist das Najis oder ist das Tahir? Ist das rein oder ist das unrein? Dort gibt es eine Unterteilung. Und die Unterteilung ist einfach. Und wir werden diese Unterteilung jetzt machen. Wir teilen ein in Tiere, die für uns erlaubt sind zu essen, und Tiere, die für uns haram sind zu essen. Ja, diese zwei Gruppen müsst ihr euch merken. Tiere, die erlaubt sind für uns zu essen, und Tiere, die nicht erlaubt sind für uns zu essen. Kommen wir zuerst zu sprechen zu den Tieren, die erlaubt sind für uns zu essen. Es gibt keinen Ijma. Es gibt keinen Ijma. Der Ahlul Ilm, das heißt der Gelehrten, dass Urin und Mist oder Kot von den Tieren, die uns erlaubt sind zu essen, Najis ist. Ja, dort gibt es keinen Ijma von den Ahlul Ilm. Also nochmal, es gibt keinen Ijma von den Ahlul Ilm, dass von den Tieren, die uns erlaubt sind zu essen, dass deren Kot und Urin Najis ist. Es gibt keinen Ijma darauf. Esbal ist alles, was die Menschen vom Tier wegschmeißen. Ist alles, was die Menschen vom Tier wegschmeißen, wovon sie keinen Gebrauch machen können. Wie der Mist, der als Dünger im Ackerbau genutzt wird. Oder Knochen und so weiter. Ja, das ist alles, was die, nachdem die das Tier gehäutet und geschlachtet haben, das Fleisch, alles, was die nicht brauchen. Ja, alles, was weggeschmissen wird, ist Esbal. Es gibt viele Beweise, dass Urin und Kot von den Tieren, die uns erlaubt sind, zu essen, tahir ist, rein sind. Wie zum Beispiel ein Beweis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete eine Gruppe von Menschen an, die krank waren, Kamelmilch und Kamelurin zu trinken. Er hat ihnen gesagt, ihr sollt von diesen Kamelen das Urin und die Milch trinken. Dann werdet ihr geheilt. Und wir haben vorher gelernt, es gibt keine Heilung in Sachen, die haram sind oder die Najis sind. Wenn jemand auf diesen Hadith stößt, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Schaden darin, den Urin von den Tieren zu trinken, die uns erlaubt sind zu essen. Ja, nochmal der Hadith. Es gibt keinen Schaden darin, den Urin von den Tieren zu trinken, die uns erlaubt sind zu essen. Dieser Hadith ist da'if. Merkt euch das? Dieser Hadith ist da'if. Schwach. Dieser Hadith ist schwach. Ist nicht authentisch überliefert. Aber der Hadith mit dem Kamelurin, dass man den trinken soll, ja, ist in den Sahihain. Was ist Sahihain? Furkan? Nein. Sahihain bedeutet, ist in Bukhari und in Muslim. In den beiden Sahih-Werken. Bukhari und Muslim. Und das sind die authentischsten Hadith-Werke, die wir haben. Sahihain. Deswegen die beiden Sahih. Und dieser Hadith ist dort überliefert. Und wenn es Najis wäre, hätte der Prophet sallam nicht gesagt, man soll es trinken. Und man soll nicht sagen, als Argument, ja, die waren ja krank zu dieser Zeit und das war deren Heilung. Der Prophet sallam hätte nicht erlaubt, etwas Schmutziges und Unreines zu trinken. Und wir haben im Hadith schon erwähnt, wahrlich Allah hat keine Heilung für seine Umma gemacht in den Dingen, die verboten sind. In einem anderen Hadith hat er sallallahu alaihi wasallam es erlaubt, in den Ruheplätzen von Ziegen und Schafen zu beten. Wenn deren Urin Najis wäre, hätte er das nicht erlaubt. Er hat es erlaubt, dort zu beten, wo Ziegen und Schafe sich ausruhen. Und sie machen dort auch ihre Sachen, was sie halt machen. Urin und so. Wenn das Najis wäre, hätte er es nicht erlaubt. Und die Menschen von damals haben auch den Kot von den Tieren genommen, die wir essen dürfen, die halal sind zu essen, haben den Kot genommen, getrocknet und dann als Brennstoff benutzt. Zum Kochen. Wie Holz. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass es Tahir ist. Kommen wir zu den Tieren, die nicht erlaubt sind für uns zu essen. Was ist mit deren Urin und deren Kot? Urin und Kot von Tieren, die für uns nicht erlaubt sind zu essen, ist Najis, ist unrein. Ja? Ist unrein. Der Beweis ist in dem Hadith, in dem Mist und Kot, also das ist ja das Gleiche, dass der Prophet zu ihm gesagt hat, der Kot von dem Esel ist Rix. Und damit ist gemeint unrein, ist Najis. Deswegen ist die korrekte Meinung, dass Urin und Kot nicht erlaubt ist. Ist Najis. Von den Tieren, die nicht erlaubt sind für uns zu essen. Imam Ash-Shawkani, Rahimahullah, sagte, wir können nicht sagen, dass Urin von allen Tieren, die wir nicht essen dürfen, Najis ist. Das können wir nicht sagen. Bis ein eindeutiger Text als Beweis kommt. Weil die Regel ist, das Prinzip ist, alles ist rein, bis es richtig established, also geprüft oder geforscht wurde, dass es unrein ist. Aber die Mehrheit der Gelehrten hat die andere Meinung gewählt, dass sie Najis sind. Und die korrekte Meinung, und Allah weiß es am besten, ist, dass Kot und Urin von den Tieren, die nicht erlaubt sind für uns zu essen, Najis ist. Danach haben wir gesagt, es gibt eine Ausnahme von dem männlichen Säugling. Von dem männlichen Säugling, das Urin, der keine feste Nahrung zu sich genommen hat. Es gibt viele Hadith von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von den Fatawa, von den Sahaba und auch von Ali, radiallahu anhu, die das beweisen. Aber die wollen wir jetzt nicht nennen. Aber einen Beweis wollen wir nennen. Dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass Urin vom weiblichen Säugling sollte abgewaschen werden und vom Jungen sollte mit Wasser bespritzt werden. Diese Sache ist bekannt. Diese Sache ist ganz bekannt. Aber jetzt aufpassen, was nicht so bekannt ist. Oder was dahinter steckt. Wenn man jetzt Urin auf sich vom männlichen Säugling hat und man bespritzt es mit Wasser, ist dann dieser Urin weg oder nicht? Natürlich ist er nicht weg. Das Urin ist nicht ganz weg. Und sogar wahrscheinlicher ist es, dass es auf jeden Fall drauf bleibt und sich mit Wasser vermischt, dieses Urin. Das ist sogar wahrscheinlicher, als dass es komplett weg ist. Aber wo ist der Unterschied jetzt hier? Warum wird das weibliche Urin, also von dem weiblichen Säugling, komplett abgewaschen und vom männlichen nur bespritzt? Weil es in der Natur der Sache, in der Natur des Urin liegt. Und in der heutigen Zeit ist es kein Geheimnis, dass es Unterschiede gibt im Urin vom männlichen und vom weiblichen Säugling. Das ist in der heutigen Zeit bekannt. Also Technologie. Damals war das nicht bekannt. Aber in der heutigen Zeit ist das kein Geheimnis. Mädchen enthalten Fett und andere Substanzen, die Jungs in ihrem Urin nicht haben. Deswegen können wir diesen Hadith als Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam zählen, dass ihm Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte. Auf jeden Fall, was wichtig für uns ist, wenn der Junge, der männliche Säugling, nur mit Milch gefüttert wird, egal ob von der Mutter, vom Schaf oder von irgendeinem Tier, was uns erlaubt ist zu essen, so muss man sein Urin nur bespritzen. Und wenn es Najis wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es von sich komplett abgewaschen, weil ihm ist das passiert. Er hat es nur bespritzt. Und bei Mädchen muss man es komplett abwaschen, weil es Najis ist. Kommen wir jetzt zum Hundespeichel. Ja? Hundespeichel ist Najis. Und Es ist die größte, in der Tatsache ist es sogar so, es ist die größte Unreinheit, die es gibt. Es ist die größte Unreinheit, die es gibt, Hundespeichel. Und der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Hund von eurem Geschirr oder Gefäß leckt, so sollt ihr es 7-mal waschen, beginnend mit Erde. Also das erste Mal mit Erde und 6-mal mit Wasser. Richtig waschen. Erste Mal mit Erde und 6-mal mit Wasser. Warum sagen die Gelehrten, es ist eine der größten Unreinheiten, die es gibt? Weil bei den anderen Sachen, die najis sind, wurde keine Zahl genannt. Es kann sein, dass nach 1, 2, 3, 4 oder keine Ahnung wie viel Mal weg ist. Kann sein, dass einmal wäschst du Urin und das ist sofort weg. Aber bei Hundespeichel wurde eine Zahl genannt von den Propheten. Nämlich 7-mal und das erste Mal mit Erde. Das zeigt, dass es die größte Unreinheit ist. Die Hikma dahinter, warum 7-mal und das erste Mal mit Erde ist, also die Weisheit dahinter, ist, die heutigen Wissenschaftler, und das könnt ihr auch von unabhängigen islamischen Seiten lesen, also von nicht-islamischen, nicht-muslimischen Wissenschaftlern, Doktoren oder Ärzten, könnt ihr das lesen. Die heutigen Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Erde alle Mikroben und Bakterien vom Hundespeichel killt, also entfernt. Nur Erde. Und sie haben sogar gesagt, starke Chemikalien wie Chlor oder sowas, macht das nicht. Erde killt das. Es kann natürlich sein, ja, dass es irgendwelche Stoffe gibt, die das auch neutralisieren. Aber die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala ist einfach und man muss nicht irgendwie Chlor oder sowas suchen, sondern Erde hast du überall. Ja? Und du nimmst einfach Erde und machst das sauber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das überliefert. Und die Erde? Bitte? Ja, Erde. Alles, was die Menschen als Erde zählen. Und das zählen wir auch als Wunder des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Kot und Dünger wurde ja auch oben erwähnt, also Mist. Aber das haben wir schon erwähnt, als wir über Exkremente und Urin von Menschen gesprochen haben. Haben wir auch von Tieren erwähnt. Die nicht erlaubt sind zu essen, sind Najis, die anderen sind Tahir. Jetzt kommen wir zu Menstruationsblut und anderem Blut, wenn wir schon über Blut sprechen. Menstruationsblut, was ist das? Das ist das Blut, was aus dem Geschlechtsorgan des Mädchens kommt, wenn es ihre Pubertät erreicht. Das ist Menstruationsblut. Das ist bekannt. Und es gibt keinen Zweifel darüber. Kein Zweifel, und da ist Ijma drauf, dass dieses Blut Najis ist. Unrein. Es gibt einen Beweis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er von einer Frau gefragt wurde, die sagte, manche von uns haben nur ein Thaub, nur ein Kleid. Ja, haben nur ein Kleid. Was, wenn es von dem Menstruationsblut berührt wird? Was sollen wir damit machen? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wasch die Stelle, die mit Blut war, wasch die Stelle, die mit Blut betroffen war, mit Wasser ab. Und dann bete darin. Sie fragte, was, wenn ich es wasche, aber Spuren vom Blut auf dem Kleid bleiben? Und guck mal, wie die Sahaba waren, nicht einfach fertig und ja, okay, die Sache hat sich erledigt. Die Juden waren so. Wie das ist bekannt. Macht den Koran auf und fertig. Mehr muss ich euch nicht erzählen. Die Juden waren sogar im Gegenteil. Immer nicht den leichten Weg, immer den getricksten oder gemogelten Weg. Aber die Sahaba wollten immer das richtig machen. Und die Sahabiyat auch, die Frauen auch. Sie sagte, was, wenn ich es wasche, aber Spuren vom Blut auf dem Kleid bleiben. Er sagte, Wasser ist genug für dich, auch wenn es Spuren hinterlässt. Damit ist gemeint, sobald das Blut und die Feststoffe entfernt sind, ja, soll man sich keine Sorgen machen, denn es ist gereinigt und man kann darin beten. Wir wissen, Blut ist sehr schwer, die Farbe vom Blut ist sehr schwer rauszukriegen. Ja, wir wissen, das ist ganz schwer rauszukriegen. Aber der Prophet sagte, Wasser, wenn du das richtig abwäschst und diese Feststoff wegmachst, so ist das kein Problem dann. Auch wenn Blutfleck bleibt. Was anderes Blut betrifft, wie zum Beispiel Nasenbluten oder Blut von einer Wunde, so sagte Imam Shawkani und andere, der Salaf sind auch der Meinung, dass dieses Blut nicht najis ist. Ja? Denn manche Gefährten haben Kamele geschlachtet, zum Beispiel, und sind dann beten gekommen mit Blut auf ihrem Körper oder auf der Kleidung. Sind beten gekommen. Oder Omar radiallahu anhu, nach einer Schlacht hat er eine große Wunde und hat so gebetet. Ja, mit Blut. Das sind eigentlich starke, sehr starke Beweise. Aber es gibt, was Blut betrifft, sehr großen Ikhtilaf unter Ahlul Ilm. Also unter den Gelehrten gibt es dort sehr, sehr großen Ikhtilaf. Ob es jetzt unrein ist oder ob es nicht unrein ist. Auf jeden Fall ist Ijma unter den Gelehrten, unter Ahlul Ilm ist Ijma, dass das Blut, was aus den Geschlechtsteilen herauskommt, ist Najis. Und Menstruationsblut ist Najis. Da ist Ijma drauf. Was anderes Blut angeht, so gibt es einen großen Ikhtilaf unter Ahlul Ilm. Die einen sagen, es ist Tahir, die anderen sagen, es ist Najis. Um den Ikhtilaf aus dem Weg zu gehen, ja, um der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen, sagen wir, man sollte das Blut wegmachen. Man sollte das Blut wegmachen. Und heute gibt es genug Wasser und so gibt es, bismillah, keine Probleme, das wegzumachen. Und was ich noch hinzufügen wollte, was ich auch aus dem Fatawa gelesen habe, wo ich über Blut gelesen habe, ausgegossenes Blut. Ausgeflossenes Blut, wenn man schlachtet zum Beispiel, was richtig rausströmt, dieses herausgeströmte Blut. Das ist Najis. Dieses Blut ist auch Najis. Du schlachtest ein Tier und dieses Blut, was strömt, kommt auf deine Kleidung. Dieses Blut ist Najis. Aber wenn das Blut, zum Beispiel du schlachtest und das geht dahin und du lässt das Tier ausbluten und du nimmst dann das Tier und häutest es oder schneidest das Fleisch, was in den Venen und im Fleisch ist, ist nicht Najis. Ja? Das haben auch das Fatwa-Komitee hat das gesagt. Natürlich aus Beweisen von Koran und Sunnah. Das Blut, was in den Venen und im Fleisch ist, ist nicht Najis. Das Blut, wenn du schneidest, was fließt, das ist Najis. Ja? Bitte? Aber die haben gesagt, das Blut, was in den Venen und im Fleisch bleibt. Ein Beweis ist zum Beispiel, dass wir es sowieso essen können. Verstehst du? Weil das, da ist immer Blut drin. Und du isst das. Ja? Nicht roh, aber wir werden zu den Beweisen kommen. Zu einem Beweis werden wir kommen. Jetzt, wo wir über das Fleisch vom Schwein sprechen. Das Schweinefleisch. Das Fleisch vom Schwein. Das Fleisch vom Schwein ist Najis und nicht erlaubt. Er, subhanahu wa ta'ala, sagte in Surah 6, Vers 145, sag, ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu verboten wäre. Das heißt, alles ist erlaubt. Außer es ist verendetes. Verendet heißt, es ist krepiert. Einfach so irgendwo in der Wüste, krepiert, ohne Schlachten und alles, umgefallen, tot. Verendetes oder ausgeflossenes Blut. Ja? Oder Schweinefleisch. Denn das ist ein Gräuel. Oder ein Frevel, worüber ein anderer Name als Allah angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist dein Herr allvergebend und barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala hat es haram gemacht, verendetes, ausgeflossenes Blut und Schweinefleisch zu essen. Und Schweinefleisch speziell hat er erwähnt und gesagt, es ist Rijs. Ja, es ist ein Gräuel. Hat er speziell gesagt, es ist ein Gräuel, Schweinefleisch. Verendetes wurde nicht erwähnt, dass es ein Gräuel ist. Rijs, Najis. Deswegen, wenn einer ein totes Tier anfasst oder eine Leiche, so ist diese Stelle, womit er es angefasst hat, zum Beispiel die Hand, nicht Najis. Aber wenn einer Schweinefleisch anfasst, so ist die Stelle Najis, womit er das angefasst hat. Und muss mit Wasser gewaschen werden. Wenn einer ein totes Hühnchen oder einen toten Vogel so anfasst oder im Keller eine Maus findet und macht das weg, ja? Okay, Maus wurde, glaube ich, auch... Sagen wir, einen toten Vogel macht er weg, ja? So, sagen wir, ist kein Problem. Aber wenn einer Schwein irgendwie anfasst, ja, ich habe keine Ahnung wo, vielleicht im Einkaufszentrum aus Versehen, ist da eine Packung, man packt das aus Versehen an und, da, und man sieht dann nachher das Schweinefleisch, so muss diese Stelle mit Wasser abgewaschen werden. Aber ich bin so gut wie nie und ich hoffe, auch unter den Muslimen, man kann heutzutage Schweinefleisch sehr leicht aus dem Weg gehen. Alles andere ist Ikhtilaf. Wie zum Beispiel Blut. Manche sagen, es muss weggemacht werden. Manche sagen, man kann darin beten, ist kein Problem. All das, was wir jetzt erwähnt haben, ist Najis. Alles andere ist Ikhtilaf. Das Prinzip, jetzt kommen wir zu dem Prinzip, wann etwas als Najis zu betrachten ist. Das Prinzip ist, Alle Dinge sind im natürlichen Zustand der Reinheit. Sie bleiben so lange rein, bis sie durch etwas Unreines, worin kein Zweifel besteht, dass es unrein ist, gemacht werden. Ja? Alles ist rein, alle Dinge sind rein, bis sie unrein gemacht werden durch einen unreinen Stoff, worin kein Zweifel besteht, dass dieser Stoff unrein ist. Wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Hundespeichel oder Menstruationsblut. Solche Sachen. Alles andere als das eben Erwähnte muss einen Beweis haben, dass es unrein ist. Bis man es als solches betrachten will. Also, dass man es als unrein betrachten will, muss einen Beweis haben. Und noch ein wichtiger Punkt, wo man differenzieren muss, wo man unterscheiden muss, ist Najis und Haram. Ja? Najis und Haram ist nicht das Gleiche. Einen Moment. Alles, was Haram ist, ist nicht Najis. Aber alles, was Najis ist, ist Haram. Okay? Alles, was verboten ist, ist nicht zwangsläufig unrein. Aber alles, was unrein ist, ist auch verboten. Also zu essen. Etwas kann nicht als unrein betrachtet werden, ohne unterstützenden Beweis. Zum Beispiel die Mushrikin, die Götzendiener, sind Najis. Allah sagt im Koran, in Surah 9, Vers 28, O, die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein. Sind Najis. Aber es gibt zwei Arten von Najis. Ja? Und hier ist nicht die greifbare physische Unreinheit gemeint, also was man anfassen kann. Das ist Najasa Hissiya. Wenn diese uns berührt, diese greifbare Unreinheit, dann müssen wir das wegmachen, wegwaschen. Aber es gibt niemanden von den Gelehrten, der sagt, wenn ein Kafir dich berührt, so musst du dich waschen. Gibt's keinen, der das sagt. Aber auf der anderen Seite gibt es unter den Ahlul Ilm Ijma, dass es erlaubt ist, das Fleisch von den Christen und Juden zu essen. Ja? Und dass man von den Kuffar Geschirr benutzen kann, mit Einschränkungen. Das zeigt, Allah subhanahu wa ta'ala meint hier, Najasa Manawiyya. Das bedeutet, spirituelle, moralische Unreinheit. Im spirituellen Sinn unrein. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 5, Vers 90, O, die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Hiermit ist auch moralische Unreinheit gemeint. Damit ist gemeint, ein Muslim darf diese Dinge, was jetzt erwähnt wurde, also Glücksspiel, Opfersteine, berauschender Trank, also Khamr, darf ein Muslim nicht als ehrenhaft oder gut ansehen. Das ist damit gemeint. Oder die Mushrikin dürfen wir nicht als gut ansehen. Oder als ehrenvoll, denn sie sind unrein. Das ist damit gemeint. Denn diese Dinge führen zum Unglauben. Ja? Diese Dinge führen zum Unglauben. Aber es ist nicht gemeint, wenn du es anfasst, dann ist deine Hand Najis. Weil zum Beispiel, man kann ja auch eine Christin heiraten. Wie soll das funktionieren? Das geht ja nicht. Von diesem Prinzip wissen wir nun, alle Dinge sind im natürlichen Zustand der Reinheit. Sie bleiben so lange rein, bis sie durch etwas Unreines, worin kein Zweifel besteht, sind, dass es unrein ist, unrein gemacht werden. Und das war das, was ich zu sagen hatte. Ich bin sogar unter der Zeit, deswegen habe ich noch eine Frage. Wenn einer von uns Wudu nehmen will, ja? Wir haben einen Eimer Wasser für uns vorbereitet und unser Nachbar Hans kommt und nimmt sich mit seinem Glas, hier ist das Wasser, und nimmt sich mit seinem Glas und der Hand durch das Wasser was zu trinken. Darf ich mit diesem Wasser Wudu machen oder nicht? Warum? Weil die Eigenschaften sich nicht geändert haben. Aber wir haben gesagt, der Götzendiener ist unrein. Ist aber moralisch. Okay, Dankeschön. Danke auf die Kunde. Auf den Speichel vom Hund. Ne? Ja. Weißt du, ob damit auch die Nase Wie meinte so, da muss das die Zunge sein? Das ist, da, es ist damit gemeint, das habe ich in einer Fetwa gelesen, aber das ist länger her, das habe ich nicht jetzt gelesen, aber das habe ich noch in Erinnerung. Weil der Hund sich immer so leckt mit der Zunge, das, was da feucht ist. Ja. Das ist alles, was nass ist bei ihm, das ist damit gemeint. Also die Nase und der Mund. Weil das ist, wenn ihr mal vielleicht Erinnerung habt, wenn ein Hund kommt und mit der Nase macht, das ist, bleibt feucht hier. Ja. Ne? Ja. Und Fell, wenn ihr zum Beispiel das Fell berührt, ist kein Problem. Ich habe eine Frage. Ja, ich bin fertig. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hund uns dann irgendwie streift oder hier... Womit aber? Mit dem Fell oder mit der Nase? Mit der Nase. Es ist schon nass. Ja. Müssen wir dann auch genauso mit, mit Erde und siebenmal, also sechsmal mit Wasser? Ja. Das erste Mal nimmst du Erde, wo du bist, ne? Machst das weg und dann sechsmal mit Wasser. Eine Frage habe ich auch noch, aber okay, das könnt ihr nicht wissen, weil wir dieses Thema noch nicht gemacht haben. Das ist auch, auch klar, die kommen nicht mit ihrem Fell, sondern Katze kommt mit ihrem Fell. Die Hunde kommen mit ihrem Schnauze. Mit der Schnauze. Ja, die Katze kommt mit ihrem Fell. Geht Sand drauf als Erde? Ja. Was ist zum Beispiel, wenn es... Auch ganz kurz, auch wenn ihr nichts findet, auch Stein. Ja. Wenn ihr nichts findet, auch Stein. Aber Beste ist Erde. Das ist zum Beispiel gerade bei Kindern, ne? Ja. Ja, weil das erst, weil wir haben ja gesagt, heute ist es herausgefunden, dass diese Bakterien nur durch Erde weggemacht werden. Und der Prophet hat das so angeordnet, also mit Erde, kann dieses erste Mal mit einer anderen Substanz als mit Erde sein. Nein, Hund. Nur das, was wir, guck mal, das, was heute, nur das, was wir erwähnt haben, sonst nichts. Aber ich habe trotzdem noch die Frage, auch wenn wir das nicht gemacht haben. Abdullah und Seth, ich habe auch zu, vielleicht wisst ihr das. Weil das ist auch interessant für die anderen. Weil wir werden das noch machen, aber trotzdem schon mal die Frage. Ja, was war jetzt die Frage? Jetzt habe ich das vergessen. Aber das ist wichtig, aber ich habe das vergessen.